Halleluja. Kannst du auch damit leben heute Abend, wenn sich die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben nicht manifestiert? Kannst du damit leben? Wenn du damit nicht leben kannst, dann streck dich einfach nochmal richtig aus in der Herrlichkeit Gottes. Lass uns einfach nochmal im Geist singen, in und aus der Herrlichkeit Gottes, wirklich in Einheit mit den Engeln, in Einheit mit den 24 Ältesten, in Einheit mit den vier lebendigen Wesen. Lass uns im Geist singen. Allerheiligste durch das Blut Jesu. Oh, somit stehst du vor seinem Angesicht. Frei. Ohne Schuld und Verdammnis. Und weißt du, vor seinem Angesicht, sagt das Wort Gottes, ist Freude in Fülle. Freude in Fülle. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Weißt du, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder vor das Angesicht Gottes kommen und dass wir Freude empfangen. Freude empfangen für unser Leben. Freude im Geist. Freude an ihm. Freude in ihm. Freude über ihn. Freude über das Leben, das er uns geschenkt hat und die Möglichkeiten, die er uns gegeben hat. Freude über seine Herrlichkeit in unserem Leben. Oh, Halleluja. Oh, geistliche Freude. Oh, ja, komm noch mehr, Heiliger Geist. Einige hier brauchen wirklich Freude heute Abend. Oh, Schekara, Vorsicht. Oh, Schekara, Rabasse, Karada. Oh, Schekara, Rabasse, Karada, Rabasse. Oh, Shekarararabasikarararara. Oh, streck dich aus. Streck dich aus. Weißt du, wenn du heute Abend hier bist und du sagst, oh, das Letzte, wonach mir gerade zumut ist in meinem Leben, ist die Freude. Also dann ist es umso dringender. komm ruhig nach vorne und empfang mehr von dieser Freude. Halleluja. Oh Jesus. Oh Jesus, ich danke dir. Oh, ich danke dir. Oh, Jesus. Oh, mehr von dir. Oh, divine supernatural. Halleluja. Oh, joy of the Lord. Jesus. Oh, so viel Freudenhungrige hier heute Abend. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Empfang, empfang, empfang, empfang. Oh, lass los. Oh, lass los. Lass dich beschenken von seinem Angesicht her. Oh, oh, da ist Freude. Jesus. Oh, da ist Freude. Jesus. Shekaramando koramanda dalala mando korabasanda na na na na. Ekaradala mando korabasanda dalala mando koraba. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, nimm alles Schwere weg, Herr. Nimm alles Schwere weg, Herr. Nimm alles Schwere weg. Nimm alles Versuchen, richtig und gut zu sein. Nimm es weg, Herr. Setz sie frei, Herr. Und lass sie sich einfach freuen in dir, Herr. Oh, lass sie sich einfach freuen in dir, Herr. Hey, Jesus. Jesus, wo sind die Ordner? Die müssen immer da sein, wo ich bin. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hey, more Lord. More Lord, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord. Oh, more Lord. More Lord. Oh, von deinem Angesicht her mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Oh, Jesus. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Oh, mehr von dir, Herr. Halleluja. Oh, heute Abend, Herr, verwandle alles Schwere, Herr, in Freude, Herr. Übernatürlich, Herr. Tu das Wunder. Tu das Wunder jetzt in ihrer Seele, Herr. Halleluja. Du verwandelst Tränen in Lachen, Herr. Du hast es gesagt, die, die mit Tränen säen, die werden im Jubel ernten, Herr. Halleluja, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass du ihre Tränen in Lachen verwandelst, Herr. Oh, yes. More Lord. More Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, mehr. Mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Da ist es. Ah, Jesus. Ah. Oh, da ist es ganz neu. Ganz neu, ganz neu, ganz neu. Shekarabasa da da da da mando do do do do do do do do. Jesus. Oh, Shekarabasa. Wer braucht so richtig ein, wirklich so richtig ein, du hast wirklich das Eindruck, ich brauche so richtig einen frischen Schub von Freude in meinem Leben. Halleluja. Komm einfach nur weiter her. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ordnung ist aufpassen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, touch her. Oh, touch her, Lord Jesus. More Lord. Halleluja. Halleluja. Wer braucht noch so richtigen neuen Schub? Shekara, kommt einfach näher, kommt einfach näher. Oh, Jesus. More Lord. Jesus. Oh, more Lord. Oh, Jesus. Oh, more Lord. More, more, more, more, more, more. Du bist Ordner, Halleluja, du bleibst noch, Halleluja. More Lord, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Übernatürlich von deinem Angesicht her. Aktiviere die Freude an dir in einer neuen Dimension. Oh, wo immer er hinkommt und dient, wird sie die Freude ausbreiten, Herr. Halleluja. Oh, ich setze es frei, während du Lobpreis machst, dass die Freude Gottes sich ausbreitet. Oh, dass Leute Zuteilung von der Freude von oben bekommen. Halleluja. Wie nie zuvor. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein Wirken, Herr. Yes, Lord. Ah, wer ist noch so richtig hungrig? Kommt einfach abholen, kommt einfach abholen. Kommt einfach abholen. Kommt einfach abholen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, glory, glory, glory, glory, glory, glory. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, eine Taufe der Freude. Eine Taufe der Freude. Oh, yes, yes, yes, yes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ganz locker. Gib mir deine Hände. Halleluja. Oh, ich blase Freude in dich hinein. Jesus. Oh, bei dir auch. Jesus. Ah. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Oh, da sind Grenzen, die fallen. Da sind Boundaries, da sind Hürden, die fallen in Jesu Namen. Halleluja. Durch die Freude am Herrn. Also nimm noch. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer ist noch heiß? Komm einfach her. Ja. Gibt's Wiederholungstäter. Halleluja. Komm her. Jesus. Oh, touch her. Woo! Freude. Ah. Oh, Jesus. More Lord. Touch him, Lord. Oh, fill him up. Oh, wow. Bis zu dem Punkt, dass er heute Abend bei der Kontrolle ins Röhrchen blasen muss. In Jesus. Halleluja. Wie haben Sie damals gesagt, sind Sie nicht voll süßen Weines? Sind Sie nicht voll süßen Weines? Willst du auch voll süßen Weines sein? Amen. Ihr seid von Süßen. Ach ja, okay, ihr seid von Süßen. Na, weißt du den Herrn? Deswegen. Halleluja. Amen. Süßer Wein für Süßen. Oh, Jesus. Wir trinken süßen Wein. Jesus. Oh, yes, Lord. Jesus. Halleluja. Was macht ihr da? Oh, more Lord! Ja, wir brauchen das. Immer wieder. Immer wieder. Immer neue Schübe. Wie heißt es? Epheser 3, Vers 16. Dass immer neue Schübe übernatürlicher, göttlicher Krafteinwirkung in euren inneren Menschen einströmt und dieser dadurch stark und widerstandsfähig wird. Mehr, Herr. Jesus. More Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ja, da ist es. Ein Strom. Ist er wie ein Strom. Ein Strom, der ausgegossen wird. Ein Strom der Freude. Ein Strom der Freude. Hallelujah. Pass auf, die Freude Gottes, wenn du die Freude Gottes jetzt frisch empfangen hast, ist die Freude Gottes in dir. Das heißt, du kannst sie auch weitergeben. Und wie von euch wissen, einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Also wenn wir jetzt die Freude noch einander weitergeben, dann wird es noch stärker. Amen. Also leg einfach mal irgendjemand die Hand auf, so auf die Schulter oder wo auch immer hin und sag einfach, noch mehr Heiliger Geist. Noch mehr Heiliger Geist. Oh, noch mehr Heiliger Geist. Oh, noch mehr Heiliger Geist. Oh, noch mehr Heiliger Geist. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. Oh, noch mehr Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. Oh, noch mehr. Setz es einfach frei. Du kannst ihm auch zufächern, die Freude. Das geht auch manchmal so. Mehr Freude. Mehr Freude. Mehr Freude. Mehr Freude. Ja. Mehr Freude. Mehr Freude. Mehr Freude. Du kannst es auch jemand zufächern. Das geht auch. Es gibt unterschiedliche Methoden. Mehr Freude. Ah. Oh, mehr Freude. Mehr Freude. Jesus. Halleluja. Mehr Freude. Auch für die Ordner dürfen auch ein bisschen Freude haben. Halleluja. Danke, Jesus. Mehr, mehr, mehr. Oh, saug ihn so richtig, Herr. Saug ihn so richtig, Herr. Oh. Halleluja. Komm, gib's noch mal jemand anders weiter. Gib noch mal jemand anders einen Schub Freude weiter. Während du dich so langsam Richtung Platz bewegst, gib einfach noch mal jemand so einen Schub Freude weiter. Sag ihm einfach, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Yes. Jesus. Oh, auch fürs Lobpreisteam. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Glory, glory, glory, glory. Ihr dürft auch liegen bleiben, ist kein Problem. Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ihr dürft das Wort Gottes stehend aufnehmen, sitzend, liegend, lachend, weinend, wie auch immer ihr wollt. Wie auch immer. Wie auch immer, passt alles. Halleluja. Alles gut. Danke, Jesus. More, auch über Livestream. Oh. Ich gehe davon aus, dass die Freude auch bei dir ankommt. Halleluja. Wenn die Freude bei dir ankommt, schick uns einfach mal kurz ein Smiley über wunder@glorylife.de, okay? Schick uns einfach mal ein Smiley. Es gibt viele E-Mails, ich weiß, aber tu es einfach mal, ist okay. Halleluja. Einfach Smiley schicken, okay? Der Herr tut was in deinem Leben, absolut, ja, ich kann das sehen. Ja, ja, ja, lass es einfach zu, ist gut. Der Herr setzt sie wirklich frei und das sind wirklich Mauern, die zum Einsturz kommen. Freu dich weiter im Herrn, es ist alles gut. Das ist die beste Medizin. Das heißt, Sprüche 17, 22 heißt es, ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Oder im Englischen heißt es sogar, in der englischen Übersetzung heißt es sogar, es ist wie eine Medizin. Ein fröhliches Herz ist wie eine Medizin. Schau, und Gott gibt dir heute Abend gerade deine Medizin. Ja? Ja? Weißt du? Amen, er gibt dir deine Medizin. Ja, das ist gut. Weißt du? Ja. Weißt du? Ja, ja, alles gut, alles gut. Weißt du, manchmal verordnet Gott oder verordnet der Arzt und damit auch Gott Medizin dreimal täglich, aber manchmal verordnet er einfach so eine permanente Infusion, weißt du? Halleluja. Preist den Herrn. Alles gut, fühlt euch frei. Halleluja. Danke, Jesus. Wir sind in der Schule für übernatürliche Weltveränderer. Amen. Wenn etwas diese Welt verändert, dann ist es definitiv die Freude. Amen. Die Welt braucht Freude. Stimmt ihr mir zu? Wir haben so viele Sorgen, weißt du, so viele Ängste. Aber ich sag dir, was sie brauchen, ist die Freude Gottes. was du brauchst, was deine Seele braucht. Er ist die Freude Gottes. Immer wieder neu. Halleluja. Shabbat. Also einfach weiter trinken. Wir sprechen über Erweckung heute Abend. Halleluja. Erweckung Teil 2. Zweite Stunde. Amen. Aber noch besser als über Erweckung sprechen, ist Erweckung erleben. Ne? Und darum geht es. Weißt du, ich lehre nicht umsonst über dieses Thema. Das ist nicht einfach ein Thema, das man halt mal so lehrt, damit das auch mal gelehrt ist in der Glory Life Schule. Sondern ich lehre das wirklich, weil ich glaube, dass Gott diesen Geist der Erweckung in dieser Zeit wirklich aus der Herrlichkeit heraus ganz neu freisetzen wird. Weil wir sprechen von einem Geist der Erweckung. Letztendlich, wir haben das letzte Mal schon definiert, was Erweckung ist. Erweckung ist ja kein biblischer Begriff, sondern ist ein kirchenhistorisch und theologischer Begriff. Danke, Jesus. Und er wurde in der Kirchengeschichte letztendlich auf zwei Ebenen gebraucht, habe ich das letzte Mal schon gelernt. Die eine Ebene ist die Einzelperson, ja, sagen wir uns der Nachbarn Einzelperson. Ja, wo ein Mensch erlebt, und ich habe euch das letzte Mal das Zeugnis von Charles Finney vorgelesen, wo ein einzelner Mensch erlebt, wie er plötzlich oder wie ihm oder ihr plötzlich die Realität Gottes ganz tief bewusst wird. Und angesichts dieser Realität Gottes wird dieser Person bewusst, hey, ich kann vor Gott nicht bestehen. So wie es aussieht. Ich brauche Jesus. Ich brauche das Blut Jesu. Ich brauche Vergebung. Ja, und diese Erkenntnis ist der Anfang von dem, was man persönliche Erweckung nennt. In unserem persönlichen Leben, wo wir erkennen, hey, so kann es nicht weitergehen. Ich weiß noch, wie Gott, es hat Gott schon öfters zu mir gesagt, aber ich weiß, wie Gott das erste Mal zu mir gesprochen hat. Das war über Silvester 1996, 97, hat er zum ersten Mal zu mir gesagt, Georg, so kann es nicht mehr weitergehen. Und es war für mich eine sehr interessante Ansage, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir eine wachsende, erfolgreiche Gemeinde. Wir hatten uns in dem letzten Jahr ungefähr verdoppelt als Gemeinde. Wir haben Zeichen und Wunder erlebt und so weiter. Und Gott hat gesagt, Georg, so kann es nicht weitergehen. Das ist lustig, ja? fand ich auch lustig. Nein, er hat mir gesagt, streck dich in einer ganz neuen Dimension. Streck dich aus nach mehr von mir. Amen. Streck dich aus nach Erweckung. Weißt du, es gibt immer noch mal eine Ebene drüber. Es gibt immer noch mal eine Dimension drüber. Unser Weg ist nicht in der Herrlichkeit nur, sondern unser Weg ist von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Und wie von euch wissen, dass die nächste Stufe der Herrlichkeit immer mehr ist als die letzte Stufe. Amen. Es bleibt nie gleich, sondern es geht von Herrlichkeit zu noch größerer Herrlichkeit. Amen. Und Gott überführt dich, dass du mehr brauchst. Gott überführt dich, so kann es nicht weitergehen. Gott überführt Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Er überführt sie plötzlich durch seine Gegenwart, dass sie erkennen, so kann ich nicht bestehen. Ich habe das letzte Mal davon erzählt, von dem Universitätsdirektor, der zu einer Erweckungsversammlung gekommen ist und gesagt hat, er hat den Schrecken Gottes erlebt. Das heißt, es ging ihm durch Mark und Bein, hey, in meinem Leben muss was anders werden. Der war gläubig, ja, aber diese Lauheit geht so nicht weiter in meinem Leben. Er war plötzlich mit der Gegenwart Gottes in einer neuen Dimension konfrontiert und er erkannte, so kann es nicht weitergehen. Und das ist der erste Schritt für Erweckung, persönliche Erweckung. Der zweite Schritt ist, dass die Person das Blut Jesu in Anspruch nimmt, im Glauben in Anspruch nimmt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde nicht nur vergibt, sondern was? Uns. Ihr Glory Life Schüler, das müsst ihr wissen, das musst du auswendig kennen. Halleluja. Uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das musst du glauben. Buße ist immer Erkenntnis der Sünde und Glauben. Amen. Tut Buße und glaubt, hat Jesus gesagt. Das gehört zusammen. Das eine ohne das andere geht nicht. Es bringt nichts, einfach nur zu erkennen, wie schlimm du bist und dabei bleibst du stehen. Dann lebst du nur in der Verdammnis. Es endet im Selbstmord. Ja? Judas hat auch erkannt, dass er ein Schlimmer war. Aber er hat nicht wirklich Buße im vollständigen Sinn getan, sonst hätte er sich nicht umgebracht. Amen. sondern das zweite ist Glaube. Glaube, dass das Blut Jesu dich reinigt. Ja, und dann ist es, was dann passiert, wenn Gott so wirkt an Menschen, ist, dass die Liebe Gottes einfach Menschenherzen in einer ganz neuen Dimension erfüllt und dass ihnen ganz neu wirklich bewusst wird, wie sehr der Vater sie liebt. Oder vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, wir haben das letzte Mal das von Charles Finney vorgelesen, sein Bekehrungserlebnis, wie ihm plötzlich bewusst wurde, die Liebe Gottes, wie er so durchdrungen, durchflutet wurde, so überwältigt wurde, einfach von der Liebe Gottes in seinem Leben. Und ab dem Zeitpunkt war er absolut entschieden, diese Liebe weiterzugeben. Weil das ist das Endergebnis von Erweckung, ist immer neue Entschiedenheit der Person für die Dinge Gottes. Und wir haben die letzten beiden Sonntage haben wir auch über Qualitätsentscheidungen gesprochen, die aus dem Erfahren der Ausgießung des Heiligen Geistes resultieren. Sollten jedenfalls, es ist eigentlich normal, dass sie daraus resultieren. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Liebe des Vaters uns eine neue Entschiedenheit gibt für die Dinge Gottes. Lauheit ist vorbei. Amen. Für jemanden, der persönliche Erweckung erlebt hat, ist Lauheit vorbei. Amen. Und du brauchst immer wieder neue persönliche Erweckung, weil manchmal schleicht sich Lauheit ein, ohne dass du es merkst. Das ist ja gerade das Kennzeichen der Lauheit, dass du es nicht merkst. Amen. Ich sag dir, wenn du die letzten 2 Jahre, sag ich mal, also 2 Jahre ist schon, da gebe ich dir schon viel Gnade, aber wenn du die letzten 2 Jahre gelebt hast, ohne wirklich innerhalb dieser 2 Jahre irgendwann mal wirklich diesen verzweifelten Hunger gespürt zu haben, Herr, ich brauche mehr von dir, dann garantiere ich dir, dass du lau bist. Lau und religiös. Ja, ist so, Lauheit bedeutet immer religiös. Amen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden erwischt habe. Ja, wahrscheinlich über Livestream, schätze ich mal. Halleluja. Ja, ist so, verstehst du? Weißt du, dann sag, Herr, mach mein Herz neu hungrig. Lass mich neu erkennen, wie sehr ich dich brauche. Erschüttere meine Selbstgefälligkeit. Erschüttere meine Bequemlichkeit. Erschüttere meine Selbstsicherheit, mein abgezirkeltes, frommes, christliches, religiöses Leben. Oi. Freude ist übrigens ein guter Indikator. Ich sage dir so, also um rauszufinden, ob du noch einen religiösen Geist hast, ist immer sehr einfach. Du musst einfach in eine Versammlung gehen, wo sich die Freude freisetzt. Und wenn du da Probleme kriegst innerlich, dann weißt du, okay, da ist die Diagnose klar. Dann ja, ist so, weil das religiöse Geister mögen die Freude nicht. Überhaupt nicht. Kannst du nicht haben, ja, weil weißt du, ja. Schabba. Okay. Sag mal zu deinem Nachbarn, er redet nicht von dir. Okay. Persönliche Erweckung, das ist die eine Ebene, auf der dieser Begriff gebraucht wird. Jemand erlebt eine persönliche Erweckung. Und die zweite Ebene, auf der dieser Begriff kirchengeschichtlich immer wieder gebraucht worden ist, ist, wenn eine ganze Gruppe oder ich sage mal so, eine signifikante Gruppe von Menschen, wirklich Christen und dann auch Nicht-Christen, genau diese Erfahrung gleichzeitig machen. Ja, dann spricht man von Erweckung im Sinne von einer Erweckung, die tatsächlich über die Einzelperson hinausgeht, Auswirkungen hat auf die Gesellschaft drumherum, auf Orte, auf Städte, auf je nachdem, weißt du, wie viel erfasst werden, ist die Auswirkung größer. Auf jeden Fall wird geistliches Klima verändert. Ich sag dir, das ist der geistliche Klimawandel, den wir unbedingt brauchen. Und ich sag dir, 2 Grad Erwärmung sind nicht genug auf dieser Ebene. Amen, das ist so. Halleluja, da brauchen wir, geistlich gesehen, brauchen wir eine Klimaerwärmung von mindestens 20 Grad oder so. Okay, also im Geist, ja? Okay, du hast es schon verstanden, was ich sagen wollte. Okay, also häufig ist es so, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, dass sich kollektive Erweckung aus der Erweckung Einzelner ergibt, ja? Beispiel Charles Finney, letztes Mal vorgelesen, war ein wesentliches Instrument in der 2. großen Erweckung in den USA. Ja, er hat persönliche Erweckung erlebt Und daraus hat sich kollektive Erweckung ergeben. Und schlussendlich haben sich Bewegungen seit seines Lebens, mindestens zwei größere Bewegungen oder sogar drei, ergeben, in denen wirklich die Gesellschaft berührt wurde, verändert wurde, wo wirklich signifikante Zahlen von Leuten sich bekehrt haben, wo Gebetsbewegungen initiiert wurden und so weiter. Oft beginnt es mit Einzelnen und geht dann kollektiv weiter. Im Endeffekt, was wir verstehen müssen ist, und da gehe ich jetzt heute weiter, was wir verstehen müssen ist, dass immer das Maß an Einheit darüber entscheidet, wie weit sich Erweckung ausbreitet. Das Maß an Einheit, was meine ich damit? Zum einen, damit überhaupt Erweckung eine Gruppe letztendlich dauerhaft erfassen kann, ist Einheit eine Voraussetzung. Einheit ist wichtig. Ja? Das heißt, in Johannes 17, 23 heißt es, dass daran, dass wir eins sind, die Welt erkennt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Amen. Das heißt, Einheit, wenn eine Gemeinde eins ist in der Herrlichkeit Gottes, eins ist im Erleben Gottes, dann wird der Funke definitiv überspringen. Auf Leute. Ja. Auf wie viel kommt immer drauf an, wie groß ist die Gemeinde, wie viele Leute sind es und wie stark ist es und so weiter. Aber es wird überspringen. Amen. Der Funke wird überspringen. Wie viele von euch haben schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, wow, was hast du in deinem Leben, dass du zum Beispiel so gut drauf bist? Wie viele von euch haben es schon mal erlebt, dass sie das gefragt haben? Ah, okay, das sind schon einige, aber es können noch mehr Glory Life Schüler werden. Halleluja. Weil genau so sollte es sein. Amen. Genau so sollte es sein, dass Leute spüren, oder vielleicht fragen sie dich nicht, aber sie sagen, hey, irgendwie, du merkst einfach, sie sind angezogen. Ja? Sie sind angezogen, weil etwas ausgeht. Warum? Weil du persönliche Erweckung erlebt hast, geht etwas aus. Wenn dann eine Gemeinde eins ist in dieser Erweckung, dann hat es noch größere Auswirkungen. Und jetzt sage ich dir ein kleines Geheimnis. Johannes 17, 23 geht voraus, Johannes 17, 22. Das war jetzt noch nicht das Geheimnis, das kannst du dir selber denken, aber so ist es. Johannes 17, 23 geht Johannes 17, 22 voraus. Also 17, 23 war, an unserer Einheit kann die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Und ich habe gesagt, Einheit setzt Herrlichkeit frei. Gleichzeitig sagt Johannes 17, 22, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind. Das heißt, wir haben es hier mit einem Kreislauf zu tun. Ja, Einheit setzt Herrlichkeit frei, Herrlichkeit setzt wieder Einheit frei. Oder man könnte auch so sagen, Einheit setzt Herrlichkeit frei und Herrlichkeit setzt noch größere Einheit frei. Und noch größere Einheit setzt noch größere Herrlichkeit frei. Also Erweckung ist eigentlich von Gott her so gedacht, dass es sich aufschaukelt. Ja, das Wirken Gottes setzt Herrlichkeit frei, die Herrlichkeit setzt mehr Wirken Gottes frei, setzt mehr Einheit frei. Einheit wiederum setzt mehr Wirken Gottes frei. Und so soll sich's aufschaukeln. Kannst du sehen, warum das wichtigste Ziel des Feindes ist, Spaltung in der Gemeinde zu bringen? In Gemeinden, zwischen Gemeinden, in Denominationen und so weiter. Ja? Weil natürlich ist es auch so, wenn eine Gemeinde an einem Ort Erweckung erlebt, dann ist es eine starke Sache. Amen. Und viele Leute werden berührt werden. Aber ich sag dir, wenn alle Gemeinden an einem Ort Erweckung erleben und darin eins sind, was glaubst du, was dann passiert? Amen. Ich lese euch nachher ein Beispiel vor. So etwas hat es in der Kirchengeschichte tatsächlich gegeben. Und die Auswirkungen sind immens. Amen. Aber Einheit ist der Schlüssel. Halleluja. In der Urgemeinde, ich habe letzten Sonntag habe ich Apostelgeschichte 2, 42 bis 46 zitiert. In der Urgemeinde kannst du sehen, Gott goss seinen Geist aus und die Einheit, die sie daraufhin hatten, war unglaublich. Na, sogar so, dass sie gesagt haben, hey, ist mir ganz egal, was mein Besitz ist, was dein Besitz ist. Ich gebe dir einfach, wenn du was brauchst, du gibst mir, wenn ich was brauche. Wenn die Gemeinde was braucht, hier ist der Acker, legen wir den Apostel zu Füßen, kein Problem. Häuser verkauft, kein Problem. Alles ins Reich Gottes. Ja? Ich meine, das ist ein Level von Einheit. Amen. Danach können wir uns noch ausstrecken. Oder manche sagen vielleicht, nee, danach strecke ich mich lieber nicht aus. Am Ende muss ich meinen Acker hergeben. Aber... Nein, aber wenn wirklich dieses Wirken Gottes da ist, dann willst du das, dann ist es gar kein Thema, dann fällt es dir auch nicht mehr schwer. Ja? Also du kannst es sehen, in der Urgemeinde, die Herrlichkeit Gottes setzte Einheit frei, es beginnt ja immer bei Gott. Also Gott gießt seinen Geist aus, das setzt Einheit frei. Dann wiederum hat der Heilige Geist, das kannst du auch sehen, in der Urgemeinde über die Einheit gewacht. Ja? Das heißt, weil... Ich meine, die Voraussetzung für Uneinheit ist immer Unreinheit. Es ist immer Unreinheit in den Herzen. Es gibt keine Uneinheit ohne Unreinheit. Okay? Weil der Geist Gottes führt immer in die Einheit. Immer wenn irgendwo Uneinheit ist, dann ist da irgendwo Unreinheit. Und damit meine ich jetzt nicht sexuelle Unreinheit, kann auch sein, aber das ist nicht das Hauptding, sondern Unreinheit in irgendeiner Form der Gedanken, des Denkens, der Haltung, der Herzenseinstellung, was auch immer. Unreinheit bewirkt Uneinheit. Deswegen hat der Heilige Geist in der Urgemeinde, da war die Herrlichkeit ja extrem dicht, und er hat deswegen auch extrem, ich sag mal, ja, man kann schon sagen, scharf auf Unreinheit reagiert. Berühmtes Beispiel, Ananias und Sapphira. Wären sie nicht in Unreinheit gegangen, wären sie noch unter uns. Nein, heute auch nicht mehr. Aber. Ja. Okay. Ja. Die Herrlichkeit Gottes kann Unreinheit nicht zulassen, weil Unreinheit die Herrlichkeit Gottes hindert, das Wirken Gottes hindert, Erweckung hindert. Es ist dieser Kreislauf. Gleichzeitig bewirkt wiederum Einheit stärkere Herrlichkeit. Der Schlüssel liegt in der Einheit, in jedem Fall. Die Einheit zu bewahren, die Einheit zu vertiefen, die Einheit, die Herrlichkeit Gottes, die Einheit wirken und erhalten zu lassen. Amen. Und ich möchte euch heute dafür ein Beispiel geben, wie wirklich auch diese Einswerdung ein absoluter Schlüssel war für eine Erweckungsbewegung, von der ihr alle schon gehört habt. Wahrscheinlich gehe ich jedenfalls von aus, die allermeisten von euch. Wie von euch kennen die Herrnhuter Brüdergemeinde? Okay, die allermeisten. Die Erweckung unter Nikolaus Ludwig Graf von und zu Zinzendorf im 18. Jahrhundert. Eine sehr, sehr bekannte Erweckungsbewegung, die wirklich über mehr als 100 Jahre eine Missions- und Gebetsbewegung ausgelöst hat. Also der Geist goss sich aus, habe ich letzten Sonntag schon gesagt, der Geist goss sich aus und daraus wurde wirklich eine nachhaltige, immer wieder fortlaufende Bewegung, die Ausgießung erlebt hat, Power von oben erlebt hat und dann vorangegangen ist und wirklich die Welt verändert hat durch, ich weiß nicht genau, wie viele Missionare sie ausgesandt haben, auf jeden Fall extreme Sachen. Also vor allen Dingen die Missionare, die sie ausgesandt haben, die waren sowas von hingegeben, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Manche von diesen Missionaren, die haben sich als Sklaven verkaufen lassen, um Sklaven für Jesus zu erreichen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Das ist der Hammer. Die haben alles hinter sich gelassen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Ja? Krasse Geschichten, musst du mal studieren, die Herrnhuter Missionare, 18. bis 19. Jahrhundert. Hammer. Aber alles wäre niemals passiert ohne eine Ausgießung des Heiligen Geistes, die Einheit bewirkt hat. Weil ihr Urproblem eigentlich, als sie sich bildete, die Herrnhuter Gemeinde, ihr größtes Problem war Uneinheit. Das war ihr größtes Problem am Anfang, weil die Leute in Herrnhut damals war es so, die kamen aus ganz verschiedenen Orten. Es waren alles Flüchtlinge, mährische Glaubensflüchtlinge, die dort von den Katholiken verfolgt wurden. Und die kamen da zusammen, weil der Graf war eben erweckt worden vom Heiligen Geist und er hat einfach diesen ganzen erweckten Leuten aus allen möglichen Denominationen und Konfessionen hat er erlaubt, einfach auf seinem Gebiet da Häuser zu bauen. Und dann haben halt alle möglichen erweckten Christen da Häuser gebaut. Und die einen, die waren halt reformiert, die anderen, die waren, was gab es damals noch, die anderen waren lutherisch, die dritten waren freikirchlich, die waren, damals hat man es Separatisten genannt, ja. Okay, das war ein bisschen pejorativ, ja, und ja, also es waren einfach die unterschiedlichsten theologischen Überzeugungen, die da zusammenkamen. Und so hat sich einfach im Laufe der Zeit ein Konglomerat von Unheit und Streit einfach unter den Herrnhutern entwickelt. Und sie haben zunehmend darunter gelitten. Und das war natürlich schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Weil wenn der Heilige Geist bewirkt, dass du unter Dingen leidest, dann ist es schon sein Wirken. Das ist nämlich der Anfang dafür, er macht dich hungrig. Ja? Und er hat irgendwie, hat er diese Gemeinde hungrig danach gemacht. Sie haben gespürt, so kann es nicht weitergehen, so kann es nicht sein. Diese Uneinheit, das ist unerträglich. Und der Zinzendorf hat dann sogenannte Statuten verfasst, ja, einfach für die Herrnhuter Brüdergemeinde, wo er einfach durch Statuten versucht hat, einfach das Ganze alles ein bisschen unter einen Hut zu bringen und hat sie dann dazu gebracht, das alles alle zu unterschreiben, ja, und das haben die dann gemacht. Aber dadurch war natürlich noch nicht die Einheit bewirkt, aber es war ein Anfang. Und dann, ich lese euch jetzt einfach vor hier aus diesem, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, dieses Buch, die große Zinzendorf-Trilogie. Also es gibt, glaube ich, kein Buch über Zinzendorf und die Herrnhuter, das so ausführlich und so detailliert ist wie dieses Buch. Also da werden wirklich die Originalberichte von den Herrnhutern zitiert. Das ist eigentlich ein super Buch, zwar schon ein bisschen altmodisch geschrieben, aber es ist ein super Buch, weil es sehr ausführlich ist. Und hier schreibt er also, jetzt hier der Autor dieses Buches schreibt, in der Morgenfrühe des 13. August 1727, versammelte Zinzendorf kurz die Gemeinde, ehe man sich anschickte, miteinander die Allee zur Bertelsdorfer Kirche hinabzuwandern. Ja, also wer schon mal in Herrnhut war, weiß, es gibt diesen Ort Herrnhut und dann gibt es Bertelsdorf und das ist ein Kilometer entfernt und in Bertelsdorf steht die Kirche. Damals gab es keine Kirche in Herrnhut, sondern nur in Bertelsdorf und da mussten sie hinwandern. Du kannst heute noch in diese Kirche gehen, wo die am 13. August 1727 die Erweckung erlebt hat. Ich stand auf der Kanzel. Irina hat mich fotografiert und sie stand auch auf der Kanzel und ich habe sie fotografiert. Halleluja. Also, sie sind zur Bertelsdorfer Kirche hinabgewandert und dann heißt es hier, eine starke Bußstimmung hatte sie erfasst. Und jetzt kommt das Zitat aus dem Herrnhuter Diarium, das ist also so das Tagebuch der Herrnhuter Brüdergemeinde. Da heißt es hier, alle Leute, die am 13. August 1727 in Herrnhut beisammen waren, die waren mit sich selber gar unzufrieden. Also das heißt, sie hatten erkannt, ja, hier heißt es, ein jeder war sich wohl bewusst, dass er nichts taugte. Und in dieser Bewusstheit kamen sie alle vor den Heiland. Also so kamen sie vor Jesus. Ja. Schon auf dem Kirchweg fühlten sie sich zueinander hingezogen. Es war schon ein übernatürliches Wirken. Die sich erst am heftigsten bekämpft hatten, schritten nebeneinander und versicherten sich der gegenseitigen Vergebung. Dann in der Gemeinde heißt es dann hier, die sich erst, genau, im Gotteshaus segnete Pfarrer Rothe die beiden Konfirmierten ein und die Gemeinde fiel auf die Knie. Als das Lied angestimmt wurde, hier legt mein Sinn sich vor dir nieder, mischte sich in das Singen ein leichtes Weinen und Schluchzen. Einige Brüder trugen dann im Gebet dem Herrn ihre gemeinschaftliche Not vor, also über die Uneinheit, über die Spaltung haben sie dem Herrn vorgetragen. Und dann heißt es, dann trat Zinzendorf vor und legte im Namen der ganzen Gemeinde die Generalbeichte, also das Bekenntnis gemeinsamer Schuld ab. Er schonte sich nicht, also er hat auch selber um Vergebung gebeten, er schonte nicht die Gemeinde, er bat Gott, auch die beiden Männer Christian David und Melchior Nitschmann, die nicht unter ihnen weilten, in der Ferne die Gewalt der Stunde mitempfinden zu lassen, damit auch sie an der neu werdenden Gemeinschaft Anteil hätten. Die Absolution folgte. Und jetzt kommt das Zitat aus dem Tagebuch wieder. Das Mahl des Herrn wurde mit gebeugtem und erhöhten Herzen gehalten. Und wir gingen um 12 Uhr ziemlich außer uns selbst ein jeglicher wieder heim. Wir brachten hierauf diesen und die folgenden Tage in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten lieben. In einem anderen Bericht wurde betont, wer sich bis dahin nicht hat leiden können, fiel einander auf dem Gottesacker, also dem Friedhof, über den sie gehen mussten, als sie von der Kirche nach Hause sind, fiel einander auf dem Gottesacker vor der Kirche um den Hals und verband sich aufs Allerinnigste. Und so kam die ganze Gemeinde wieder nach Herrnhut zurück als neugeborene Kinder. Zinzendorf nannte diesen Tag einen Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes über die Gemeinde, ihren Pfingsttag. David Nitschmann bekannte, von der Zeit an ist Herrnhut zu einer lebendigen Gemeinde Jesu Christi geworden. Und da hat es gestartet. Und von da ging es weiter. Und von da an war diese Einheit in ihrer Mitte. Und ich glaube, der Grund, warum sie so lange auch so wirksam waren, war, weil sie diese Einheit bewahrt haben. Weil sie in dieser Einheit geblieben sind. Und so konnte der Heilige Geist sich immer neu ausgießen und immer mehr Menschen erfassen. Was ich ganz besonders beeindruckend finde, auch bei Zinzendorf, ist, wie Gott einfach die Erweckung auch die Kinder berührt hat dort. Ja. Wir haben das ja jetzt auch in Österreich so stark erlebt, dass Gott wirklich die Kinder so stark berührt hat. Und es war in Herrnhut ganz stark. Da heißt es hier, von diesem Geist der Erweckung wurden auch die Kinder erfasst. Den Anfang machte die 11-jährige Susanne Kühnel, die kurz zuvor am Sterbebett ihrer Mutter gestanden hatte. Die große Freudigkeit, mit der die Mutter ihr Leben in ihres Herrn Hand zurückgab, hatte die Tochter tief bewegt. Sie spürte, dass ihr das alles fehlte, was ihre Mutter besessen hatte. So rang ein armes Kind aufgewühlt durch das Dahinscheiden der Mutter, hineingezogen in die Bußstimmung, die über der ganzen Gemeinde lag, 3 Tage und Nächte unter Weinen und Beten mit einer starken Unruhe seines Herzens. Aber dann weckte sie nachts 1 Uhr ihren Vater, der mit ihr in der Kammer schlief, mit den Worten, Vater, nun bin ich ein Kind Gottes geworden. Nun weiß ich auch, wie es meiner Mutter ging und jetzt noch geht. Eine unbeschreibliche Freude durchzog sie. Sie war wie verwandelt. Eine merkwürdige innere Gewissheit durchströmte sie. Sie hatte den Frieden des Herzens gefunden. Drei andere Mädchen hatten mit ihr den gleichen inneren Kampf gekämpft. Es waren Freundinnen, die auch darin alles teilten. Nun waren ihnen in der gleichen Nacht dieselben Erfahrungen geschenkt worden. Das ist übernatürlich. Der Graf ließ sie zu sich kommen, fiel mit ihnen auf die Knie und betete mit ihnen. Der Einfluss dieser vier Mädchen führte zu einer Erweckung unter ihren Altersgenossen. Was Schlesien mit seinen betenden Kindern erlebt hatte, das war die schlesische Erweckung, erlebte jetzt Herrnhut. Im Herrnhuter Diarium vom 23. August 1727, also 10 Tage nach dieser ersten Ausgießung, wurde verzeichnet. Den 23. August kam unter die Knaben und Mädchen ein solcher Gebetstrieb, dass man sie ohne Bewegung des Herzens nicht anhören konnte. Und es entstand eine außergewöhnliche Bewegung in ihrer Versammlung durch die Susanne Kühnel, welche täglich treuer und ernstlicher wurde. In Sonderheit hörte man am 29. August von 10 bis 1 Uhr in der Nacht auf dem Hutberg, das ist dieser Berg da oberhalb von dem Friedhof in Herrnhut, da kann man heute noch hochgehen, auf dem Hutberg ein herzbewegliches Beten und Singen der Mädchen von Bertelsdorf und Herrnhut. Zur gleichen Zeit lagen die Knaben an anderen Orten im Gebet. Ja, also die Mädchen und Jungs von 10 Uhr bis 1 Uhr nachts lagen im Gebet. Ja. Es war ein so gewaltiger Geist unter den Kindern, dass es an Worten fehlte, ihn auszudrücken. Ist der Hammer. Ja. Ist der Hammer. Ich sage es immer wieder, wenn die Erweckung bei den Kindern angekommen ist, dann ist sie wirklich durch. Ja. Dann ist sie da. Bei Zinzendorf selber, in seiner eigenen Familie, das ist eine ganz bewegende Geschichte, er hatte ja verschiedene Kinder und manche von ihnen sind früh gestorben. Und er hatte eine Tochter, die ist nur 2,5 Jahre alt geworden. Aber ich lese euch mal vor. Noch ehe die kleine Comtesse Theodore Caritas, so hieß die, 1 Jahr alt war, lernte sie reden. Und da sie ein wenig älter war, war ihr nichts lieber, als Verse vom Heiland zu singen. Und zwar aus eigenem Trieb. Sie hatte aber viele Verse und sogar ganze Lieder von selbst und bloß durch Zuhören des Gesanges der Schwestern gelernt. Als sie einmal zu ihrer Mutter kam und sie gefragt wurde, wo bist du gewesen, gab sie zur Antwort, bei dem Heiland und bei dem Papa. Erdmute, also die Frau von Zinzendorf, fragte sie, beim Heiland bist du gewesen? Ja, sagte sie, der Papa hat mit ihm geredet. Sie hatte ihn beim Gebet angetroffen. Wenn sie fühlte, dass sie etwas Unrechtes getan hatte, also wie gesagt, ein 2-jähriges Kind, ja. Wenn sie fühlte, dass sie etwas Unrechtes getan hatte und der Heiland mit ihr nicht mehr zufrieden sein konnte, fiel sie sofort auf ihre Knie und bat ihn um Vergebung. Auch ihre Eltern bat sie bei jedem Versehen sofort um Verzeihung, ohne erst dazu gedrängt zu werden. Ich meine, das ist echt ein Geist der Erweckung. Ja. Und dann heißt es hier, das ist echt bewegend, als sie sich zu ihrer letzten Krankheit legte, so erzählt Spangenberg, sang sie, also als sie sich ins Bett gelegt hat mit ihrer letzten Krankheit, sang sie, mein Heiland, nimm mich ein zur Ruhe und mich in dich recht füge, tu mir selbst die Sinnen zu und sei du meine Wiege. Welches damals der übliche Vers war bei der Einsenkung der Kinder ins Grab. Also wenn Kinder beerdigt wurden, dann wurde dieses Lied gesungen. Sie sang das, als sie sich zu ihrer letzten Krankheit ins Bett gelegt hat. Danach konnte sie wenig reden, weil die Krankheit sehr heftig war. Sie lag aber geduldig wie ein Lamm und gab denen, welche sie besuchten, recht freundliche Blicke. Am 2. Dezember sehr früh trat ihr Papa an die Wiege. Da hob sie von selbst ihre rechte Hand, legte sich diese nach ihrer Art, wenn sie einschlafen wollte, aufs Angesicht und ihr Papa legte seine Hand darauf. Während des Gebets, das ihr Vater sprach, gab sie ihren Geist auf. Von da an kam in der Gemeinde die Einsegnung der Sterbenden auf. Gewaltig. Wow. Puh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also, das sind Tiefen im Wirken Gottes, die wir bisher nur im Ansatz angekratzt haben. Aber Gott will diese Tiefen wirklich öffnen. Er will den Geist der Erweckung freisetzen. Das ist ein Geist. Ich glaube, dass es ein Geist ist, der bei Menschen eine solche Überführung, eine solche Tiefe, eine solche Buße, was in einem Moment, der dieses Wunder der neuen Geburt bewirkt. Und weißt du, wenn Gott das bei einem 2-, 2,5-jährigen Kind tut, dann muss es Gott sein. Ich kenne einige 2-, 2,5-jährige Kinder, aber so eins habe ich noch nie gesehen. Amen. Aber Gott will seinen Geist ausgießen. Das glaube ich. Und ich glaube, dass es nichts gibt, was so wichtig ist in dieser Zeit, als dass wir wirklich beten für diesen Geist der Erweckung. Weil das ist, was unsere Länder brauchen. Das ist das, was Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa braucht. Ja, weißt du, die Antworten kommen nicht aus der Politik. Wir können eine neue Regierung wählen und ich bin absolut dafür, dass wir eine neue wählen, absolut. Halleluja. Aber weißt du, eine neue Regierung bringt nicht die entscheidende Wende, sondern die entscheidende Wende muss im Geist kommen. Amen. Kommt im Geist. Gott legt den Schalter rum. Und der Schalter heißt, ist dieser Geist der Erweckung, ist dieser Geist, der einfach aus der Herrlichkeit sich freisetzt. Also wir richten uns aus auf die Herrlichkeit. Und da gibt es so viel, das aus der Herrlichkeit kommt. Wunder kommen aus der Herrlichkeit und Zeichen und alle möglichen Dinge, Liebe, Freude. Heute haben wir die Freude stark erlebt. Es sind so viele Dinge in der Herrlichkeit Gottes, so viele Räume in der Herrlichkeit Gottes, so unendlich viel. Aber ich glaube, ein Geist, den wir in dieser Zeit so dringend brauchen wie nie zuvor, ist dieser Geist der Erweckung. Und ihr Lieben, ich glaube, weil manche sagen, ja, wie kann das passieren? Wie kann so eine Erweckung kommen? Weißt du, es ist wie mit allen anderen Dingen auch. Gläubige ergreifen die Verheißungen Gottes und bitten im Glauben. So einfach. Jesus hat gesagt, Johannes 16, 23 hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also der Vater fragt uns einfach, was wir wollen. Weißt du, und ich habe zum Vater gesagt, was ich sehen will, bevor ich hier diese Erde verlasse, ist, dass ich will sehen, dass dieser Geist der Erweckung, wir haben etwas davon erlebt die letzten Wochen, definitiv, ich persönlich habe was davon erlebt und einige und viele andere auch. Aber was ich sehen will, ist, dass dieser Geist der Erweckung wirklich in der Breite der Gesellschaft durchbricht. Nicht nur in einer Gemeinde, nicht nur in zwei Gemeinden, sondern in der Breite der Konfession und der Denomination. Weil ich sag dir, je breiter er durchbricht, umso mehr wird ein Land erfasst. Und ich will sehen, dass Deutschland umgekrempelt wird. Und ich will es auch für die Schweiz sehen. Und ich will es, übrigens herzlich willkommen, die Schweizer heute Abend hier. Hier haben wir eine ganze Gruppe aus Schaffhausen heute Abend hier. Hallo, wir sind das Leitungsteam einer Gemeinde in Schaffhausen. Herzlich willkommen. Und wir glauben, dass Gott auch die Schweiz, Österreich, Europa, dass Gott mit diesem Geist der Erweckung kommen will. Amen. Ich lese euch jetzt noch was vor aus einer anderen Erweckung. Und bei dieser Erweckung war es tatsächlich so, und es gibt nicht viele, historisch gesehen, es gibt nicht viele solche Erweckungen, wo wirklich eine ganze Region oder sogar ein ganzes Land eigentlich, Wales in dem Fall, wirklich durchdrungen wurde von der Gegenwart Gottes, sodass eigentlich keiner unberührt blieb. Und der Schlüssel war, dass es keine Gemeinde, keine Denomination gab, die nicht von der Erweckung erfasst gewesen wäre. Das war der Schlüssel. Ja. Tatsächlich ist es so, dass am Ende, also die Erweckung in Wales hat viele andere Erweckungen getriggert, insbesondere die Azusa Street, ja, die wurde von Wales inspiriert und da hat es natürlich gewaltige weltweite Auswirkungen gehabt. Bei Wales war es so, dass die Erweckung kurz gedauert hat und tatsächlich in Wales langfristig nicht so viel Spuren hinterlassen hat. Das hing damit zusammen, dass versäumt wurde, solche Qualitätsentscheidungen zu treffen, wie ich es die letzten zwei Wochen gepredigt habe. Damit hing das zusammen. Aber wie dieser Geist der Erweckung ein ganzes Land durchdrungen hat, ist wirklich einmalig. Ich lese euch einfach ein paar Abschnitte vor hier aus dem Buch Die Vision einer Ernte von Rick Joyner. Da hat er Berichte aus der Erweckung in Wales drin. Da heißt es hier, die Auswirkungen der Erweckung auf Wales sind in der gesamten Geschichte bemerkenswert. Die erste und die zweite große Erweckung, also in Amerika, veränderten zweifellos den genetischen Code von Großbritannien und Amerika. Aber die Geschichte zeigt einfach kein anderes Beispiel, bei dem die Veränderungen in der Gesellschaft dem gleichkamen, was in Wales geschah. Manche der Städte und Kleinstädte, die sich am Rande der Anarchie befunden hatten, wo Gewaltverbrechen außer Kontrolle geraten waren. Wir haben heute in Deutschland einige Stadtteile, zumindest wo es genauso aussieht, wo die Polizei sich nicht mehr reintraut. Diese Städte und Kleinstädte verzeichneten während der Erweckung nicht eine einzige Festnahme. Andere hatten schlimmstenfalls ein oder zwei Festnahmen, die für Verbrechen in Anführungszeichen verhängt wurden, wie Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Viele Gefängnisse waren vollkommen leer. Vor der Erweckung hatten Trunkenheit und Glücksspiel fast epidemische Ausmaße erreicht. Während der Erweckung wurden Kneipen entweder geschlossen oder in Versammlungsräume umgewandelt. Statt ihren Verdienst für Alkohol oder Glücksspiel zu verschwenden, begannen die Arbeiter, ihren Lohn für ihre Familie nach Hause zu bringen. Weil der Heilige Geist dem Einzelnen seine Sünden vor Augen führte, wurde Wiedergutmachung zu einer Frucht des Geistes und Tausende von Neubekehrten beglichen offene Schulden. Diese beiden Faktoren allein hatten beträchtliche wirtschaftliche Auswirkungen auf das ganze Land. Jeder hat seine Schulden bezahlt. Die Familienväter haben ihr Geld nicht mehr versoffen, ja, sondern zur Finanzierung ihrer Familie verwendet. Allein das hatte beträchtliche wirtschaftliche Auswirkungen. Die berühmten walisischen Musikfestivals, die sich so großer Beliebtheit erfreut hatten, ja, heute wäre es Rammstein oder keine Ahnung, oder Wacken oder was auch immer da, wurden während der Erweckung abgesagt, da ihre bekannten Sänger wie die Senkis und Alexanders jetzt bei den Erweckungsversammlungen religiöse Lieder sangen. Wurden also zu Lobpreisleitern umfunktioniert. Auch die Theater- und Fußballstadien schlossen aus Mangel an Interesse. Politische Treffen wurden abgesagt oder blieben ohne Besucher. Viele gewählte Volksvertreter, sogar einige aus London, verließen ihre Sitze im Parlament, um an den Erweckungsversammlungen teilzunehmen. Unternehmen, die sich auf ehrlichen Handel stützten und gute Produkte hervorbrachten, erlebten einen Aufschwung. Diejenigen, die aus menschlichen Lastern Kapital schlagen wollten, gingen bankrott. Möglicherweise ist nie zuvor in der Geschichte innerhalb von so kurzer Zeit eine gesamte Gesellschaft von einer geistlichen Erweckung so tiefgreifend verändert worden. Das wichtigste Ergebnis der Erweckung für die Kirchen war, dass alle kirchlichen Vorurteile, jetzt haben wir das Punkt Einheit, dass alle kirchlichen Vorurteile und Barrieren zwischen Denominationen völlig fielen, während Gläubige und Pastoren aller Konfessionen den Herrn gemeinsam anbeteten. Die Streitigkeiten von Christen vor Ort wurden entweder vergessen oder sofort geheilt, da sie im Licht der Herrlichkeit des Herrn unbegreiflich oder unbedeutend klein erschienen. Ein hervorragendes Merkmal der Erweckung war Sündenbekenntnis, und dies griff von den Ungläubigen auch auf die Gläubigen über, die durch die Offenbarung des Kreuzes Christi gebrochen und gedemütigt wurden. Bitterkeit und Groll schienen undenkbar, als alle gedrängt wurden, den Herrn in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe zu betrachten. Diese Einheit wurde nicht durch Verfolgung gewirkt, sondern durch die Herrlichkeit und die Gegenwart des Herrn. Johannes 17, 22, 23. Das ist ein berührendes geschichtliches Beispiel, wie alle unsere eigenen Kronen dem Lamm zu Füßen gelegt werden, wenn er unter sein Volk tritt. Gemeinden, die gekämpft hatten, um die Türen für die wenigen Getreuen offen zu halten, die ihre Gottesdienste besuchten, standen jetzt vor dem Problem, wie sie die Menge an Menschen unterbringen sollten, die sogar die Gebetstreffen während der Woche aus allen Nähten platzen ließen. Dann weißt du auch, dass Erweckung durch ist, wenn die Gebetstreffen die bestbesuchtesten Versammlungen sind in der Gemeinde. Amen, da sind wir auch noch nicht ganz. Halleluja. Es gab keine einzige Gemeinde in Wales, die auf die Größenordnung dieser Erweckung wirklich vorbereitet war. Manche der Pastoren bemühten sich, all den Neubekehrten gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass sie in rechter Weise in Gemeinden eingegliedert wurden. Aber für die meisten war die Erweckung auf großartige Weise außer Kontrolle geraten. Halleluja. Preist den Herrn. Und hier noch, das finde ich auch beeindruckend, ein Interview mit William T. Stead ist das. Das war der Herausgeber der berühmten Paul Mall Gazette, also kein wirklich wiedergeborener Christ, wurde zu seiner Zeit von manchen für den mächtigsten Mann in Großbritannien gehalten. Ja, sehen wir heute auch, wie mächtig die Medien sind. Ja. Er stattete der Erweckung einen persönlichen Besuch ab und die London Methodist Times brachte nach seiner Rückkehr das folgende Interview mit ihm. Also, Anführungszeichen. Nun, Herr Stead, Sie waren bei der Erweckung. Was denken Sie darüber? Mein Herr, antwortete Stead, die Frage ist nicht, was ich über Sie denke, sondern was Sie über mich, über Sie und über uns alle denkt. Denn es ist etwas sehr Reales, diese Erweckung, etwas Lebendiges, das Kraft hat und viele von uns packen kann, die wir bloß als Zuschauer dabei sind. Sie glauben also, dass sie um sich greift. Eine Erweckung ist so ähnlich wie eine Revolution. Sie hat eine wunderbare Ansteckungskraft. Sie reden, als ob sie fürchten, dass die Erweckung auf sie zukommt. Nein, so ist es nicht. Furcht ist nicht das richtige Wort. Ehrfürchtiges Staunen würde mein Gefühl besser beschreiben. Denn sie sind in der Gegenwart des Unbekannten. Sie haben Gespenstergeschichten gelesen und können sich vorstellen, wie sie sich fühlen würden, wenn sie um Mitternacht allein im Geisterzimmer irgendeines alten Schlosses sind und die langsamen, verhaltenen Schritte auf dem Gang hören, dort, wo man sagt, dass der Besucher aus einer anderen Welt entlang geht. Wenn sie nach Südwales gehen und die Erweckung beobachten, dann geht es ihnen ganz ähnlich. Es ist da etwas aus einer anderen Welt. Ja, er war noch nicht wiedergeboren, das merkst du, aber er hat es voll gespürt. Ne? Etwas aus einer anderen Welt. Sie können nicht sagen, woher es kommt oder wohin es geht, aber es bewegt sich und lebt und streckt sich nach ihnen aus. Sie sehen, wie Männer und Frauen vor ihren Augen schluchzend zu Boden gehen, wenn die unsichtbare Hand ihr Herz packt und sie erschauern. Ich sage Ihnen, es ist ziemlich hart. Und wenn man Angst vor starken Emotionen hat, ist es besser, man macht einen weiten Bogen um die Erweckung. Dann sagt er, verstehe ich es richtig, dass Ihr Gesamteindruck positiv gewesen ist? Er, wie könnte es anders sein? Habe ich nicht das Ziehen dieser unsichtbaren Hand gefühlt? Habe ich nicht den frohen Klang der Melodien gehört, der das Bekenntnis von Menschen begleitete, welche die tiefe Realität der Erlösung erlebt haben? Natürlich ist es sehr ähnlich wie das, was ich bei der Heilsarmee gesehen habe. Und es hat mich gefreut zu sehen, dass die Kirchen in Wales endlich den gleichwertigen Dienst von Männern und Frauen anerkennen. Das Ganze geht mit einer wunderbaren Spontanität einher und bis jetzt ist die Frucht gut und nur gut. Wird es Bestand haben? Nichts besteht für immer in dieser veränderlichen Welt. Aber wenn sich die Analogie mit allen vorhergehenden Erweckungen bewahrheitet, wird dieser religiöse Aufbruch das Leben zahlloser Männer und Frauen zum Guten beeinflussen, die Leben arbeiten und diese unsere Welt weiterführen werden, lange nachdem Sie und ich zu unseren Vätern heimgegangen sind. Stark. Und das schreibt einer, der offensichtlich noch nicht wiedergeboren ist. Halleluja. Danke, Jesus. Wie viele von euch wollen das erleben? Amen. Dass Leute hier in den Gottesdienst kommen und egal, weißt du, wie sie es beurteilen, aber sie spüren, hier streckt sich eine Hand nach ihnen aus. Wir haben schon manchmal so Rückmeldungen bekommen. Ich weiß noch, einmal haben Leute gesagt, die bei uns im Gottesdienst waren, haben gesagt, also bei euch im Gottesdienst, da kann man nicht einfach nur passiv irgendwie am Rand sitzen. Das geht irgendwie nicht. Ja, Amen, Amen. Das wollen wir noch mehr. Da streckt sich eine unsichtbare Hand aus. Da streckt sich Gott aus. Amen. Halleluja. Warum lasst uns nicht zum Schluss, weil der Schlüssel für Erweckung, ich habe es gerade gesagt, ist, dass wir im Glauben, im Gebet die Verheißung Gottes ergreifen. Amen. Jesus hat gesagt, wenn ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich glaube, dass Erweckung, der Geist der Erweckung genauso freigesetzt wird wie jede andere Wirksamkeit. Ja, als Gott mich herausgefordert hat, ihm zu vertrauen, dass er in unseren Gottesdiensten auch taube Ohren öffnet und nicht nur Rücken heilt und Schmerzen wegnimmt und so weiter, habe ich ihn gebeten und ich habe erlebt, dass er begonnen hat, taube Ohren zu öffnen. Als er mir gesagt hat, streck dich aus danach, dass in deinen Gottesdiensten kreative Wunder passieren, habe ich gebetet, habe mich ausgestreckt und ich habe begonnen, es zu erleben. Wenn du beginnst, dich auszustrecken und zu beten. Wenn wir als Leib Christi beginnen, uns auszustrecken im Glauben und beten, dass Gott diesen Geist der Erweckung, der da in Wales, der bei den Herrnhutern, das nächste Mal werden wir noch ein paar andere Beispiele hören, der in diesen Erweckungen gewirkt hat, dass dieser Geist sich freisetzt in unserer Zeit, dann werden wir es erleben. Amen. Jesus hat gesagt, wenn ihr den Vater bitten werdet um den Heiligen Geist, dann wird er euch nichts anderes geben. Wenn wir den Vater bitten um einen Teil des Heiligen Geistes, nämlich den Geist der Erweckung, dann wird er uns nichts anderes geben. Er wird uns nicht einen Stein geben, wenn wir ihn um ein Brot bitten. Er wird uns nicht ein Skorpion geben, wenn wir ihn um ein Ei bitten. Das hat Jesus gesagt. Halleluja. Ich weiß nicht, ob du ihn um ein Ei bitten willst, aber lass uns ihm für Erweckung bitten. Amen. Lass uns ihm für Erweckung bitten. Halleluja. Lass uns wirklich im Glauben die Verheißung Gottes ergreifen. Lass uns zwei Sachen beten vielleicht heute Abend, wirklich im Glauben und in Einheit. Das eine ist, lasst uns wirklich diesen Geist der Erweckung freisetzen aus der Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde. Und das Zweite, lasst uns die maximale Einheit freisetzen. Amen. Das heißt, am besten so wie in Wales. Amen. Da war es egal, ob eine Gemeinde presbyterianisch war oder pfingstlich oder, nein, pfingstlich gab es damals noch nicht, aber was weiß ich, Heilsarmee oder keine Ahnung, oder Wesley, also Methodisten oder sonst irgendwas. Es war völlig egal. Sie wurden alle erfasst. Amen. Lasst uns es freisetzen. Okay, lasst uns mal aufstehen zusammen, auch hier über Livestream. Ihr könnt euch einfach im Gebet eins machen mit uns im Glauben. Lasst uns wirklich das im Glauben proklamieren, diesen Geist der Erweckung. Halleluja. Beginn einfach in Sprachen zu beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Verheißungen, Herr. Herr, deine Verheißung ist, was immer wir dich im Glauben bitten, Herr, das wird uns werden, Herr. Und Herr, du hast in der Kirchengeschichte immer wieder, so oft, Herr, den Geist der Erweckung freigesetzt, Herr, über dein Volk, Herr. Und deswegen wissen wir, Herr, was damals möglich war, ist auch heute möglich. Und dein Wort sagt uns sogar, dass am Ende der Zeit die Herrlichkeit der Gemeinde größer sein wird als die der früheren. Herr, das heißt, das, was du an Erweckung in unserer Zeit schenken möchtest, ist mächtiger, ist gewaltiger als alles, was Generationen vor uns erlebt haben, Herr. Wir greifen diese Verheißung. Haggai 2, Vers 6 bis 9. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren, Herr. Und Herr, die Erweckung, die du in unserer Mitte schenkst, wird nicht die gleiche sein wie in Wales oder bei Zinzendorf. Sie wird nicht identisch sein, sie wird sich nicht auf die gleiche Weise abspielen, aber es wird der gleiche Geist sein, Herr. Und Vater, so setzen wir den Geist der Erweckung frei, Herr. Oh, komm, lass uns mal so machen. Nimm einfach mal jemand neben dir. Macht euch zu zweit eins und betet wirklich das laut aus. Lasst uns wirklich diesen Geist einmal zu zweit, einmal aufeinander zu, so aufeinander zu, dass ihr wirklich auch auf Deutsch laut miteinander beten könnt. Wirklich diesen Geist der Erweckung freisetzen. Und dann lasst uns außerdem auch in diesem Zweierteam, lasst uns auch diesen Geist der Einheit in seinem Leib freisetzen. Diesen Geist der Einheit in der Erweckung, dass alle Denominationen und Kirchen davon erfasst werden. Halleluja. Lass uns beginnen. Du über Livestream, einfach tu dich mit jemandem zusammen, wenn du jemanden bei dir hast. Oder nimm jemanden über WhatsApp dazu oder über Telefon und lass uns das gemeinsam freisetzen. Weil was zwei oder drei bitten in seinem Namen, das wird er ihnen geben, Herr. Halleluja. Danke, Vater, für den Geist der Erweckung, Herr. Herr, danke für alles, was wir von diesem Geist bereits erlebt haben. Auch gerade jetzt wieder in den letzten Wochen, so stark wie noch nie. Herr, danke, Vater, Herr, dafür. Aber Herr, wir bitten dich nochmal um eine stärkere Dimension, Herr. Und wir bitten dich um einen Geist der Einheit, Herr, der Gemeinden überschreitet, der Denominationen überschreitet, der Konfession überschreitet, Herr. Wir bitten dich um ein Wirken der Erweckung in der Breite, wie nie zuvor, Herr, in unseren Nationen, Herr. Wir danken dir, Herr, für die größere Herrlichkeit, die sich freisetzt, Herr. Oh, proklamier es im Glauben, proklamier es im Glauben. Sprecht es aus, sprecht es aus, betet es aus. Korabasika namasika namashika da da da. Oh, karadabasika da da basika na na da. Oh, Rabasika, da, da, da. Ja, geh rein mit dieser Entschiedenheit. Geh rein mit dieser Entschiedenheit. Glaube ist Entschiedenheit. Jawohl, ich habe es gebetet. Ich glaube, dass ich es empfangen habe. Halleluja. Danke, Jesus. Wir sagen, Geist der Erweckung, fall auf Deutschland. Fall auf die Schweiz. Fall auf Österreich. Oh, fall, du Geist der Erweckung. Auch auf deine Nation, wenn du über Livestream zuschaust und du bist in keiner der drei Nationen, dann setz es über deine Nation frei. Setz es frei über Frankreich. Oh, setz es frei über Litauen. Setz es frei über Paraguay. Setz es frei über Namibia. Oh, setz es frei über England, über Kanada, über Afrika, Uganda, Kenia. Setz es frei in dem Namen Jesus. Setz diesen Geist der Erweckung frei und setz ihn frei über dem gesamten Leib. Im gesamten Leib, in Einheit. Oh, wir setzen den Geist der Erweckung frei über dem gesamten Leib. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Komm, noch eine Minute. Oh, wir sagen Durchbruch, Herr. Durchbruch, Herr. Durchbruch, Herr. Durchbruch, Herr, durch die Herzen der Lauheit, Herr. Durchbruch, Herr, durch die Herzen der Selbstgefälligkeit, Herr. Durchbruch, Herr, durch die Herzen der Unheitheit, Herr. Durchbruch, Herr, in den Herzen, die richten, Herr, die verurteilen, Herr. Durchbruch, Herr. Überführung, Herr. Überführung, Herr. Überführung, Heiliger Geist. Überführung setzen wir frei, den Geist der Überführung, Herr. Oh, wir heißen ihn willkommen. Wir heißen den Geist der Überführung Willkommen, Herr. Tu ein tieferes Werk, Heiliger Geist. Tu ein tieferes Werk, Herr. Tu ein tieferes Werk an uns. Tu ein tieferes Werk an unseren Geschwistern. Tu ein tieferes Werk in der Welt, Herr. An den Ungläubigen, Herr. Tu ein tiefes Werk. Ein tiefes Werk der Überführung, Herr. Und ein tiefes Werk des Ergreifens des neuen Lebens im Glauben, Herr. In Herrlichkeit, in Liebe, in Freude, in Entschiedenheit, Herr. Oh, danke, Vater, für eine Explosion, Herr, deines Geistes, Herr. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich für alle, die uns vorangegangen sind. Wir preisen dich für die Leute damals in Wales. Wir preisen dich für die Herrnhuter. Wir preisen dich für Finney und all die, die uns vorangegangen sind, Herr. Herr, und wir glauben dir, dass sie im Himmel jetzt in der Wolke der Zeugen uns anfeuern, Herr, und dass sie uns zurufen. Ja, macht weiter, es wird noch stärker werden. Wir haben schon einiges erlebt, aber ihr werdet noch Stärkeres erleben. Macht weiter, bleibt dran, betet im Glauben, geht voran, in Jesu Namen, seid bereit, den Preis zu bezahlen und geht voran in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wir erleben das nächste Mal. Das wird nicht nächste Woche sein, weil nächste Woche haben wir die Konferenz. Da fällt es aus Donnerstag, da geht es Freitag los. Aber in 14 Tagen werden wir über weitere Erweckungsbewegungen hören. Und es wird auch wieder spannend. Halleluja. Jetzt machen wir Pause bis 10 nach 9. Und dann kommt unsere zweite Stunde heute. Margarita wird weitermachen. Halleluja, preist den Herrn. Amen. Also seid pünktlich wieder da. Um 10 nach 9 geht's weiter. Pipi-Pause. Und ihr über Livestream einfach auch Pipi-Pause, aber kommt pünktlich 10 nach 9 wieder zurück. Amen.